Zum 45. Jahrestag der Veröffentlichung der historischen gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli brachten die myanmarische Zeitung Weekly Headline und die Internet-Homepages des nigerianischen nationalen Kim-Il-Sungismus-Kim-Jong-Ilismus-Student-Komitees und der französisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Beiträge. In den Beiträgen wurde betont, die Veröffentlichung der gemeinsamen Erklärung vom 4. Juli sei der konsequenten Idee von Präsidenten Kim Il-sung, Sonne der Nation, für selbstständige Landesvereinigung und seiner erhabenen Liebe zur Heimat und Nation zu verdanken. Seine Idee und Verdienste um die Wiedervereinigung des Vaterlandes seien vom Herrn Kim Jong-il fortgesetzt worden und werden heute vom Staatsführer Kim Jong-un ausgezeichnet fortgeführt.